Ausgezählt wurden die Ja-Stimmen gar nicht mehr. Mindestens zwei Drittel der 235 Delegierten des SPD-Konvents folgten ihrem Parteichef Sigmar Gabriel und machten den Weg frei, dass Gabriel als Wirtschaftsminister schon Ende der Woche beim informellen Treffen der EU-Handelsminister in Bratislava signalisieren kann, Deutschland stimmt dem lange umstrittenen Freihandelsabkommen mit Kanada, kurz CETA, zu. Ich finde, ein richtig guter Tag innerhalb der SPD, aber vor allen Dingen zur Durchsetzung von Regeln in der Globalisierung. Bislang diente die Globalisierung ausschließlich wirtschaftlichen Interessen. Jetzt beginnen wir damit endlich, die Interessen von Menschen und Bürgerinnen und Bürgern in den Mittelpunkt zu stellen. So Sigmar Gabriel am Ende der mehrstündigen, kontrovers geführten Debatte. Mit CETA gebe es keine Absenkung von Standards, es gehe eher darum, Standards zu erhöhen, versicherte der SPD-Chef. Und Martin Schulz, der Präsident des Europaparlaments, ist sich sicher, dass auch das Straßburger Plenum CETA mit den nun absehbaren Nachbesserungen billigen wird. Ein Grund? Kanada hatte bisher die sogenannten Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation nicht ratifiziert. Das heißt, elementare Teile des Arbeitsrechts und des Schutzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Arbeitswelt, die wir in Europa wie selbstverständlich haben, hat Kanada jetzt im Rahmen dieses Abkommens übernommen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man mit Handelsabkommen die Grundlagen der gegenseitigen Beziehungen so gestalten kann, dass Nachhaltigkeit, ökologische Standards, aber eben auch soziale Standards und damit ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit durchgesetzt werden kann. Hinzu kommen verbindliche Klarstellungen, die Gabriel bei einem Blitzbesuch in Kanada am vergangenen Donnerstag noch ausgehandelt hatte. Sie sollen als Zusatzprotokoll dem CETA-Vertrag angefügt werden, und zwar noch vor dem EU-Kanada-Gipfel Ende Oktober. Klargestellt wird unter anderem, dass die umstrittenen privaten Schiedsgerichte durch einen Investitionsgerichtshof aus unabhängigen Richtern ersetzt werden. Besonders geschützt ist auch die öffentliche Daseinsvorsorge in Deutschland. Zufrieden mit derartigen Präzisierungen waren dann zumindest einige Parteilinke, etwa Matthias Mirsch, der vor dem Konvent noch erklärt hatte, CETA sei so nicht zustimmungsfähig. Die Jusos unter Führung von Johanna Ueckermann blieben dagegen bei ihrem Nein, wurden aber überstimmt. Für den Fall eines Neins der gesamten SPD war vor dem Konvent auch über die politische Zukunft Gabriels als Parteichef, Wirtschaftsminister und möglichem Kanzlerkandidaten spekuliert worden. Für Martin Schulz geht Gabriel nun gestärkt in die kommenden Monate, auch wenn Gabriel selbst einen Zusammenhang zwischen CETA-Votum heute und Kanzlerkandidatur abstritt. Einer hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Grünen und andere CETA-Gegner kritisierten dagegen den CETA-Beschluss der Sozialdemokraten. Die SPD habe den europäischen Umwelt- und Verbraucherschutz den Karriereplänen ihres Vorsitzenden Gabriel geopfert, kritisierte Grünen-Chefin Simone Peter. Greenpeace sprach von Taschenspielertricks, der BUND kündigte weitere Proteste an.